Leonard, fahr los, schnell. Sie haben mich gerettet. Wie glücklich ich bin und wie sehr ich Sie liebe. Ich liebe Sie seit Jahren. Seit einem Jahrhundert. Ja, ich habe 100 Jahre Liebe in mir. Eine alte Liebe, die so jung ist wie Sie. Und so schön, wie Sie es sind. Hören Sie auf mit den Verrücktheiten. Erzählen Sie mir lieber, was geschehen ist und warum diese Männer Sie verfolgt haben. Ich werde Ihnen alles erzählen, weil Sie mich nicht wegstoßen. Weil Sie meine Liebe annehmen. Aber ich nehme nichts an. Sie überhäufen mich mit Liebeserklärungen und kennen mich nicht einmal. Ich kenne Sie nicht? Sie haben mich nachts im Laternenschein kaum gesehen. Am Tag davor hatte ich genug Zeit, Sie zu bewundern. Während dieser schrecklichen Versammlung im Schloss der Tieck. Sie sind dort gewesen? Ich war dort. Und ich weiß, wer Sie sind. Tochter des Cagliostro. Ich kenne Sie. Runter mit der Maske. Napoleon der Erste duzte Sie. Sie haben Napoleon den Dritten verraten, Bismarck gedient und den guten General Boulanger ermordet. Sie nehmen Bäder im Jungbrunnen. Sie sind 100 Jahre alt. Und ich liebe Sie. Sie waren dort? Die Elenden. Wie Sie mich haben leiden lassen. Haben Sie Ihre gehässigen Anklagen gehört? Ich habe viel dummes Zeug gehört. Und ich habe eine Bande Besessener gesehen, die Sie hassen. Denken wir nicht mehr daran. Wie durch einen Zauber haben Sie mich vor den Rasenden gerettet. Seit Ewigkeiten suchen Sie in diesem Park nach einem Leuchter mit 7 Armen. Ich habe ihn in wenigen Minuten entdeckt. Was? Was sagen Sie? Sie haben ihn entdeckt? Den Leuchter selbst nicht, nein. Aber einen der 7 Arme. Hier ist er. Auf der Spitze ein großer violetter Stein. Ja, ja, kein Zweifel. Der Arm ist sauber vom Sockel abgesägt worden. Oh, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin. Er steckte im Zwischenraum der 9. Säule. Woher nahmen Sie die Eingebung, die 9. Säule zu zertrümmern und keine andere? Durch Zufall? Ach, keineswegs. 11 der 12 Säulen sind vor Ende des 17. Jahrhunderts gebaut worden. Die 9. danach. Woher wussten Sie das? Weil die Steine der 11 anderen Formen haben, die man seit 200 Jahren nicht mehr herstellt. Während die der 9. Säule heute noch verwendet werden. Also ist die Nummer 9 einmal zerstört und dann wieder aufgebaut worden. Warum? Wenn nicht, um dort einen Gegenstand zu verstecken. Das ist ungewöhnlich. Ich hätte niemals gedacht, dass es einem auf diese Weise gelingen könnte. Und so schnell. Dort, wo wir alle versagt haben. Das ist ein Wunder. Ein Wunder der Liebe. Ich will Sie nicht mehr Josephine nennen. Das ist kein schöner Name. Ich werde Sie Josine nennen. Sie sind Josine. Meine Josine. Ich bin nicht Ihre Josine. Und hier trennen sich unsere Wege. Warum? Wir könnten uns zusammentun. Ich verlange nichts weiter, als mich in Ihre Dienste stellen zu dürfen. Also gut. Bleiben Sie. Leonard, halten Sie an. Wir steigen aus. Sehen Sie den Bauernhof da hinten? Er gehört Mutter Vasseur. Ebenso wie dieses kleine Gasthaus hier. Ich besuche sie manchmal, um mich bei ihr 2-3 Tage auszuruhen. Wir werden hier essen. In einer Stunde fahren wir weiter. Mutter Vasseur? Mutter Vasseur? Wo sind Sie? Gehen Sie weg, schnell! Was ist denn los? Die Polizei. Man sucht sie. Sie haben das Zimmer durchwühlt, in dem ich ihre Koffer versteckt habe. Sie warten auf die Gendarmen. Retten Sie sich oder Sie sind verloren. Das ist bestimmt ein Irrtum. Nein, Sie werden gesucht. Retten Sie sich. Wie viele Polizisten sind es? 2. Und 2 Gendarmen, also 4. Mit Gewalt ist da nichts auszurichten. Wo sind die Koffer, die durchsucht wurden? Auf dem Dachboden. Gut, wir gehen nach oben. Sie, Mutter Vasseur, bleiben hier. Und verplappern Sie sich nicht. Beherzt nahm er die Gräfin bei der Hand und zog sie zur Treppe, die nach oben führte, eine Art Hühnerleiter. In der Dachkammer lagen Kleider und Wäsche ausgebreitet herum. Schnell, Sie müssen Ihr Kleid wechseln. Ziehen Sie ein anderes an. am besten ein schwarzes. Direkt unter dem Fenster berieten sich die Gendarmen, die inzwischen angekommen waren. Als Josephine sich umgekleidet hatte, griff Lupin nach dem grauen Kleid, das sie gerade ausgezogen hatte, und streifte es über. Schlank wie er war, passte ihm das Kleid wie angegossen. Die Stimmen der Gendarmen drangen durch das Dachfenster. Sie sind also sicher, dass sie gelegentlich hier wohnt? Vollkommen. Es gibt einen Beweis. Zwei Koffer von ihr, die sie hier aufbewahrt. Mhm. Der eine trägt ihren Namen, Madame Pellegrini. Ein guter Fang wäre diese Dame Pellegrini. Ein ausgezeichneter. Schwere Diebstähle, Betrug, Hehlerei. Von ihren Komplizen gar nicht zu reden. Wie seid ihr auf Mutter Vasseur gekommen? Zufall. Ein Bahnangestellter, der das Gepäck gefahren hat, erinnerte sich an den Namen Pellegrini, der auf einem der Koffer stand. Und der Zettel, der darüber geklebt war, hatte sich gelöst. Und heute ist eine Dame beobachtet worden, die offenbar nicht gesehen werden wollte. Eine Dame in einem grauen Kleid, mit Veilchen am Hut. Jetzt müssen wir handeln, sonst kommen sie rauf und finden sie in diesem Zimmer. Er nahm ihr den Hut mit den Veilchen ab und setzte ihn selbst auf, wobei er die Krempe ein wenig hinunterklappte, damit sein Gesicht nicht zu sehen war. Ich werde ihn freie Bahn schaffen. Die Gendarmen und Polizisten werden hinter mir herlaufen. Sobald sie weg sind, gehen Sie ganz ruhig zur Landstraße, wo Ihr Wagen steht. Setzen Sie sich hinein und Leonard soll die Zügel in der Hand halten. Und Sie? Ich komme in 20 Minuten nach. Lupin schaffte es, seine Verfolger in die Irre zu führen. Kleid und Hut streifte er ab und warf sie ins Gebüsch. Mit Baskenmütze, die Zigarette im Mundwinkel, kam er den Polizisten auf dem Feldweg entgegen und zeigte ihnen die Richtung an, in die Frau im grauen Kleid gelaufen war. Pünktlich erschien er am Wagen, wo Josephine auf ihn wartete. Wo fahren wir jetzt hin? Ans Seineufer.